Abschnitt 7. Meine Hölle von Jakob Elias Poretzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Empörung. Was tönt und klagt in meinem Innern? Was siedet in meinem Gemüte? Ich kenne dich nun, o Friedlosigkeit, die du mein Herz erfüllst mit Raunen und Locken und Lügen. Du jagst mich von Ort zu Ort, von Liebe zu Hass, von Hoffnung zu Sorge, vom Thron in die Knechtschaft, vom Glauben zu Misstrauen. Und nirgends finde ich den Frieden, den meine Seele sucht. Nun weiß ich es, nie kann mir Friede werden, denn ich selbst bin die Unruhe, die nie still wird. Düster wie Nachtgrauen wandle ich meinen Weg. Der Kummer ist mein treuer Begleiter. Dieweil ich forschte in den Höhlen der Dinge und in den verborgenen Adern des Geschehens, ist es öde geworden in meiner Seele, und tiefe Verwaistheit drücket sie nieder. Dass es Gott gefiele, er zermalmte mich, streckte seine Hand aus und vernichtete mich. Ich würde frohlocken im erbarmungslosen Schmerz. Denn wenn ich die Welt nicht aus den Angeln heben kann, was soll mir dann mein Leben? Wenn ich nicht jeden mit meinem Geist erfüllen und durchdringen kann, wozu gab mir dann die Natur diese wilde Seele, diese Kraft, dieses Übermaß rebellischen Denkens, das mich an nichts, an gar nichts Freude finden lässt, das angeekelt wird von der verblüffenden Mittelmäßigkeit der irdischen Dinge, von der empörenden Kleinlichkeit der menschlichen Geschöpfe, von der demütigenden Niedrigkeit alles dessen, was da ist. Und warum starre und klebe ich dennoch an der Armseligkeit des Tierischen und jauchze unter dem blauen Himmel und jubiliere im grünenden Wald? Warum lechze ich so gierig nach geistigen Wonnen, die ich so kalt und zynisch belächle? Warum liebe ich den Himmel, den ich hasse? Warum fürchte ich den Gott, den ich verneine? Warum zerzause ich mir so sehr meine Ideale, ohne die ich nicht leben kann? Warum, warum all dieses Hin und Her des Wollens? Wo ist der Pol, dem ich zusteuern soll, um Ruhe zu finden oder Tod? Ich recke die Faust gen Himmel und hadre gegen dich dort oben. Und bist du, o Gott, und ich verkenne dich? So wehre nicht meinem Munde, denn reden muss ich in meiner Seelennot und klagen in meines Herzens Bedrängnis. Da tun will ich vor dir meine Wege. Offenbare, zeige, nenne dich mir, und ich will meinen Mund mit Beweisen füllen gegen dich und Klage führen gegen deine Scharen. Mein großer Gerichtstag ist angebrochen. Hier sitze ich und richte dich und mich und deine und meine Taten. Um den Preis schwerer seelischer Leiden, um den Preis meiner vertrauerten Jugend habe ich das Recht erworben, über dich und deine Geschöpfe zu Gericht zu gehen. Bin ich ein Ungeheuer, dass du mich so strafest? Und bin ich ein Ungeheuer wert deiner Wacht? So hast du mich geschaffen, hast du mir Odem verliehen. Nichtig sind meine Tage, und ich sterbe die Stunde tausendmal vor Überdruss und erwürge meiner Seele Schreien. Du, der du mein Fleisch mit Gebein und mit Sehnen durchwobst und meine Eingeweide tränktest mit Blut, ich hasse dich. Dein Himmel hat mir gelogen, deine Sonne mir die Augen geblendet, deine Erde ward mir nicht fruchtbar, und deine Menschen grinsten mich an. Ich verbanne dich aus meinem Herzen, denn du führest mich irre und schenkest mir Wirrsal. Du straftest mich, weil ich Lüge hasste, und machtest unstet und flüchtig mich, weil ich dich suchte. Weil ich unschuldig war in Geist und Gemüt, verführtest du mich und verstricktest meine lauteren Sinne. Du offenbartest dich mir und hobst mich empor, und als ich mich klammerte an dich in Zeiten der Not, verwarfst du mich und liefertest mich an die Baalsdiener aus und an die, so deiner Spotten. Auf dein Geheiß säugten mich Vater und Mutter, du aber gabst mir fremde Gedanken, und Vater und Mutter verstanden mich nicht, und ich verlor sie. Und siehe, gleich einem Fremden schweife ich vorüber an ihrer Tür. O und zwischen mich und die Brüder, die du mir schenktest, sätest du Hader und Zwiespalt. Anders war ihr Herz, anders das meine. Mit Hoffnung beladen wie ein reiches Kauffahrtschiff zog ich hinaus, um in die Irre zu segeln und um zu erkennen, dass nirgends Rast ist. Und überall war es öde und leer und ich musste verharren in dieser Schalheit. Und nirgends war Liebe und Treue nirgends. Alles, was edel war und erhaben in meinem Herzen, die Freunde verhöhnten es immer. Und man trug einander mit wissenden Augen. Und wer kein Trüger war, galt ein Narr, den man höhnte und quälte zu aller Lust. Und das gleißende Gold war ihr höchster Gott, vor dem knieten sie alle und sangen, Halleluja, gelobt seist du, Gold. Zur Sattheit strebten sie und zur Zufriedenheit des Bauches. Und Ekel ergriff mich und tiefe Scham. Wo ist das Glück, von dem die Menschen sprechen? Warum hat es mich noch nie gestreift? Oh, was wisst ihr da draußen von der Seele eines Menschen, der an den Felsen der Sklaverei geschmiedet, verblutet, der vom Fatum verflucht ist, sich selber zu peinigen, dem des Zweifels giftige Zähne das Herz zerfleischen. Weil du als Dichter mich gesegnet hast, hast du als Menschen mich verflucht, gabst mir die Unschuld Abels und den Trotz Kains, die Reinheit eines Kindes und die Besessenheit der Büsen. Oh, ich bin Mensch genug, euch zu beneiden, wenn ihr die warmen Wangen der blühenden Kinder kosen dürft, die euer sind, wenn ein Weib, ein schönes und keusches, euch innig umschmiegt und liebeversprechend euch küsst und umschmeichelt. Es packt mich Verzweiflung und wilde Trauer, wenn ich euch sehe in eurem Heim, dass liebe Hände euch angenehm schmücken. Oh, ich bin allein und ewig allein und stehe verlassen in meiner eisigen Höhe. Wie hab ich begehrt und nie genossen, wie hab ich die Arme ausgebreitet nach dem Wunderbaren, das ich erwarte, und nie kam es, nie. O, löste doch einmal die Sonne den Reif von meiner erstarrten Brust, o, schmölze meine Seele doch einmal vor Überfülle. Warum gabst du mir Licht, o Gott, mir, dem Sterbensdurstigen? Und warum leben mir, in dessen Seele der Tod haust? Warum starb ich nicht weg vom Mutterleibe? Warum gebar mich ihr Schoß? Und warum verschied ich nicht? Weshalb empfingen Hände mich und Brüste, die mich nährten? Denn nun lag ich und rastete, schliefe, da wäre mir Ruhe. Grausam, o Herr, sind deine Gesetze. Mich schufest du, dass ich deine Geschöpfe fresse, und du lässt mich vergehen, dass deine Würmer sich mästen in meinem Leibe. Du lässt mich wandern durch die Rippen der Gräser, in den Magen des Rindes, und das Rind verzehrt der hungrige Mensch. Immer den gleichen Weg wandern wir durch die Jahrtausende, von einem Bauch in den anderen. Und siehe, dies ist deine Ewigkeit. Ist es möglich, dass es Menschen gibt, welche die Wiedergeburt freudig stimmt? Wie kann es meiner Seele höheren Schwung verleihen, zu wissen, dass ich ewig das Pferd im Zirkus bleiben werde? O warum können wir nicht sterben und sind ewig gekettet an das alberne Leben und sind gezwungen, uns in dem jammervollen Kreislauf der Dinge all die unaussprechlichen Millionen Jahre mitzudrehen? O warum gibt es keinen Gott, der Erbarmen mit uns hat? Mit uns wenigen, deren Geist nicht so träge, nicht so beschränkt, nicht mit allem so leicht zu befriedigen ist, die dieses Daseins schwere Marter voll erdrückt. Wen frage ich? Die Winde? Rufe doch, niemand wird dir erwidern. Keiner der Himmlischen höret dich. Weit über dir auf schwimmenden Wolken segeln sie hinweg über dein zerknirschtes Haupt und hören nicht deine flehende Stimme. Auf stolzen Sternen thronen sie und hohen Lachen ob deinem Leid und verweigern ihr Ohr dir, dem sklavisch Winselnden. Zerschmettere sie mit deinem Hass und sie werden lächeln, die Unverletzlichen. Streue Weihrauch ihnen, den Tyrannen des Himmels, und sie sinken im Schlaf in fühllose Taubheit. Sie missachten dein Weh und du, Erbärmlicher, betest sie an. Sie sehen nicht und sie hören nicht. Ihr Herz ist Erzen und ihren Scheitel deckt Schnee. Antwortet mir, ihr hauchet euren Odem in meine Seele und schufet mich göttlich. Warum setztet ihr mir nicht euch gleich, auf dass ich im Himmel regiere gleich euch? Und warum nahmt ihr nicht das Tierische aus meiner Brust? Ihr wolltet, dass ich verzage und sätet der Zweiheit Samen in mein Herz. Antwortet mir, warum muss ich den Tausenden, Abertausenden Sklaven gleich sein, die ihr mich schufet zum König? Warum, antwortet mir, habt ihr in Ketten mein Sein geschlagen und mich gebunden an die Vergänglichkeit, an Moder und Staub? O Fluch euch, ihr Himmlischen, Fluch euch, o Fluch! Solange ich noch atme auf eurer Erde voll Moder und Staub, will ich euch hassen. Soweit meine Zunge reicht, will ich verkünden, dass man euch, ewige Götter, Teufel oder was immer, euren Hohn vergelte mit tiefer, tiefer Verachtung. Ende von Meine Hölle von Jakob Elias Poritzky. Recording by Petra Seidi, Washington DC.